Dirndl auf die Walzhollerie, die düdi jodi jü, kam er flott der Bur und sprach sie, oh, schlug sie ihm den Kopf vom Hals, Hollerie, die düdi jodi jü, denn sie war von der Antschifo. War es Dirndl in der Stadt, Hollerie, die düdi jodi jü, kam er fescher Bursch und fasst sie, oh, tritt das Dirndl in den Schädelblatt, Hollerie, die Büdi, Jodi, Jü. Sie fand, er verdient es so. Kam die Polizei mit viel Trara, Hollerie, die Büdi, Jodi, Jü. Wollt das Dirndl einfangen, sprach das Dirndl, bin schon da. Tatata, tatata, tatata. Und er öffnete das Feuer. Sterndl schießt und Buller schreit, Hollerie, die Düdi, Jodi, Jü. Lässt sich niemals unterkriegen, wünscht uns eine schöne Zeit, Hollerie, die Düdi, Jodi, Jü. Bein das Patriarchat besiegen!